Mit dir allein und aus Tränen und Blut schrieb ich diese Zeilen. Ich würde gerne so frei wie Flugzeuge fliegen, weg von dir, dem Trennungsschmerz und den Krisen. Du hast mich betrogen, denkst du, ich verzeihe dir? Hast mich wegen ihm belohnt, sag, was denkst du dir? Ich habe dir so viel gegeben, habe dich geliebt. Was hast du gemacht? Bitch, du lügst. Du dachtest, ich setze mich zwischen zwei Stühle? Spinnst du? Auch ich hatte Gefühle. Wäre ich reich und bekannt, wärst du angekommen. Doch so war es nicht und hast dir einen anderen genommen. Ich bin nicht enttäuscht, nein, ich fühle mich verraten. Getroffen mitten ins Herz, hattest du alles vorgetäuscht. Ich falle in ein tiefes Loch, nur wegen einem Mädchen. Einem Mädchen, ich würde ihr mein Leben geben. Sag nochmal, ich würde dir nicht genug Freiheit geben. Ich möchte doch nur nicht sehen, wie andere Kerle dich lieben. Ich bin nicht naiv und laufe nicht taub durch die Straßen. Merkst du nicht, was andere hinter deinem Rücken sagen? Du wärst eine Schlampe, nimmst jeden mit ins Bett. Weißt du nicht, wie schwer mich das verletzt? Und wenn du betrunken nachts nach Hause kommst und ich nur wissen will, woher du jetzt herkommst, dann schreist du mich an, fragst mich, was geht dich das an? Und haust dann ab mit einem arroganten Gang. Am nächsten Morgen machst du wieder so, als ob nichts wäre. Und von anderen erfahr ich, du hattest wieder eine Affäre. Woher soll ich wissen, dass das zwischen uns wahre Liebe ist, wenn die Partnerin auf deine Gefühle scheißt, wenn du unzufrieden bist? Doch in der Tief hoffe ich auf unsere Liebe, denn meine Liebe ist es, die mich immerhin zu dir zieht. Und ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich. Und an die Liebe? Nein, ich weiß es nicht. Ich bin unsicher, ein verletztes Tier in die Ecke gedrängt. Was ist, wenn du dich wieder mal in Lügen verfängst? Wer ist dann die starke Schulter, an der du dich ausholst? Ich bin es nicht, also Girl, was ist? Bist du jetzt schlussendlich über meine Aussage enttäuscht? Wenn ja, sehe ich keine Hoffnung mehr, nicht. Right now.